Nach Meldungen wird in allen Teilen Südkoreas, wo die Generalmobilmachung des Volkes am 12. November heranrückt, die Forderung der zornigen Bevölkerung, alle Kreise und Schichten nach dem Rücktritt der Präsidentin Park Geun-hye immer stärker. Am 8. November entfalteten in Seoul mehr als 60 Gewerkschaftsorganisationen der Teilzeitarbeiter die Bewegung für die politische Erklärung zur Forderung nach dem Rücktritt der Park Geun-hye-Regierung und nach der Abschaffung des Gesetzesantrages für Arbeitsmarktreform. An dem Tag veröffentlichten die Professoren der Universität Ryongnam im Unigelände zusammen mit den Mitgliedern der Gewerkschaft der nicht festangestellten Professoren eine politische Erklärung und die Professoren der Stadtuniversität Seoul forderten den Rücktritt von Park Geun-hye und die Auflösung des Kabinetts. Am selben Tag entfalteten in Gangdong vom Bezirk Gangwon 13 Bürger- und gesellschaftliche Organisationen, die Mitarbeiter der Parteien und die Organisationen aller Kreise und Schichten, wie die Solidarität der Gesellschaft, der Armen und der Studentenrat der Universität Gukdong, die Aktivitäten für die politische Erklärung und verlangten dabei einstimmig den Rücktritt der Park Geun-hye-Regierung. Auch die Bürgeraktion der Stadt Ulsan für den Rücktritt von Park Geun-hye hielt an diesem Tag vor dem Rathaus der Stadt Ulsan eine Pressekonferenz ab und forderte mit Nachdruck den Rücktritt von Park Geun-hye. Mehr als 2300 Musiker Südkoreas gaben eine politische Erklärung für den Rücktritt von Park Geun-hye und 144 Tänzerorganisationen in allen Gebieten die politische Erklärung der Tänzer zur Verurteilung der politischen Skandalaffäre ab. Auch der Generalverband der Kunst- und Kulturorganisationen Südkoreas veröffentlichte die Erklärung einer Million Künstler und Kulturschaffenden über die staatspolitische Korruptionsaffäre. Am 9. November veröffentlichte das Fedo-Komitee für die Generalmobilmachung der Jugend 2016 auf dem Platz Gwanghwamun in Seoul eine politische Erklärung zur Forderung nach dem Rücktritt von Park Geun-hye. An dem Tag forderten 27 Studentenorganisationen der Fakultäten und des Instituts der Doktoranden der Universität Sogang die Universität dazu auf, den Ehrendoktortitel von Park Geun-hye sofort abzuerkennen. Das Komitee für Gerechtigkeit und Frieden der katholischen Kirchengemeinde Suwon verurteilte durch eine politische Erklärung Park Geun-hye. Zur Forderung nach dem Rücktritt von Park Geun-hye begannen die Notaktion der Bürger der Stadt Incheon und das zentrale Landesanwaltskollegium des Bezirkes Gyeonggi eine Unterschriftensammlung und die Notmaßnahmeversammlung der Christlichen über die politische Lage in den Städten Daejeon und Sejong und dem Bezirk Südchungcheong und die Mitglieder der kleinen Kirchenversammlung im Bezirk Südgyeongsang hielten jeweils die Pressekonferenzen ab. Die Direktion Gwangju des Generalverbandes der demokratischen Gewerkschaften, die Stadtleitung Gwangju der Vereinigten Volkspartei und die Parlamentarier der Gemeinsamen Demokratischen Partei in den Bezirken Gyeonggi und Nordchungcheong hielten die Versammlungen zur Verurteilung der Skandalaffäre von Park Geun-hye und Choi Soon-sil ab. Die Schülerinnen der Mädchenoberschule Bukwon der Stadt Wonju im Bezirk Gangwon und der Mädchenoberschule Chungju im Bezirk Nordchungcheong veröffentlichten die großen Wandzeitungen. Die kleinen und mittleren Geschäftsleute und das Netzwerk gegen die staatliche Regelung der Geschichtslehrbücher, die Daejeon-Direktion der Bürgerbewegung zur Abschaffung der staatlich geregelten Geschichtslehrbücher und weitere entfalteten in allen Landesteilen die Protestaktionen gegen das Regime, das unter Lenkung der einflussreichen Drahtzieher die Politik für großindustrielle Betrieb und die staatliche Regelung der Geschichtslehrbücher forcierte. Am 9. November nachts hielten mehr als 10.000 Bürger in der Gegend um Gwanghwamun in Seoul eine Kerzenkundgebung ab und marschierten durch die Straßen wie Jongno und Uljiro. Die Mitglieder der Gewerkschaft für öffentlichen Transport unter dem Generalverband der Demokratischen Gewerkschaften Südkoreas hielten in Gwanghwamun eine Kundgebung für Generalstreik ab und schlossen sich der Kerzenkundgebung der Bürger an. In Gwangju demonstrierten alle Bevölkerungskreise und Schichten wie Arbeiter, Stadtbewohner, Studenten und Jugendlichen mit den Kerzen in den Händen. In Changwon Bezirk Südgyeongsang entfalteten mehr als 1000 Menschen, einschließlich der Oberschüler, die Kerzenkundgebung und Demonstration und in Incheon demonstrierte die Metallgewerkschaft nach einer Kundgebung. Die Schüler der Mittel- und der Oberschulen im Gebiet Namwon, Bezirk Notjolla, hielten am 9. November eine Kundgebung ab und führten eine Kerzendemonstration durch. In verschiedenen Gebieten wird die Vorbereitungsarbeit für die Bewegung des gesamten Volkes für den Rücktritt der Park Geun-hye-Regierung vom 12. November organisatorisch aktiv durchgeführt. Am 9. November beriefen die Vertreter von mehr als 1500 Zivilorganisationen Südkoreas, wie der Kampfdirektion für die Generalmobilmachung des Volkes 2000 Sachsen und der gemeinsamen Versammlung der Bürger und der gesellschaftlichen Organisationen eine Pressekonferenz ein und gaben die Bildung der außerordentlichen Volksaktion für den Rücktritt der Bakun-Regierung bekannt. Im Gebiet Incheon bildeten über 40 Organisationen, darunter die Bürgerinitiativen, die Gewerkschaften und die religiösen Organisationen, eine politische Versammlung zur Beschleunigung des Rücktritts von Bakun-hae. Die Notaktion der Bürger der Stadt Incheon, die aus mehr als 20 Bürgerinitiativen besteht, organisiert eine große Marschgruppe, die am 12. November in Seoul an der Kundgebung des gesamten Volkes teilnehmen soll. Die gemeinsame Versammlung der Bürgergesellschaften der Stadt Gimpo soll in der Zeit der Kundgebung des gesamten Volkes in Seoul auf den Straßen die Kerzenkundgebung und Demonstration veranstalten.